steht in Flammen und dunkle Schalen ziehen über das Land. Verteidigt die Erde, von der wir entstammen, mit Schwerter und Hexe und Sensen zur Hand. Heraus, Volk, heraus, geh mit Flammen helle Nacht. Heraus, Volk, heraus, zur letzten großen Schlacht. Solange schon haben die fremden Horden der Wüstenländer die Heimat befleckt. Und nun da fast alle schon wehrlos geworden, die heilige Erde in Brand uns gesteckt. Heraus, Volk, heraus, wir ziehen in den Krieg. Heraus, Volk, heraus, zum letzten großen Sieg. Und allerorts sieht man auf Säulen steigen, wohl dem, der gerade noch Leben erwacht. Und allen, noch demütig schweigen, bricht nie wieder Tag an nach feuriger Nacht. Heraus, Volk, heraus, durch blutig roten Schein. Heraus, Volk, heraus, durch brennendes Gestein. Heraus, Volk, wir müssen den Feind uns stellen und lasst freien Lauf nur der rasenden. Hebt euch wie schäumende Meereswellen und spürt hinweg die Brandstifterbrut. Heraus, Volk, heraus, durch Lichter oben Brand. Heraus, Volk, heraus, die Waffen in die Hand. Heraus, Volk, heraus, die Waffen in die Hand.